Isis von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Erster Gesang. Gott, der selbst sich erzeugte, erstrahlte am Himmel, als er angetreten sein Königtum droben am Himmel, da die unsterblichen Götter und sterblichen Menschen vereinigt. Damals sannen die Menschen einen Anschlag auf Gott, weil Gott war alt geworden, die Knochen zu Silber, Glieder zu Gold, zu Lapislazuli, wallende Locken. Aber die göttliche Majestät durchschaute die Pläne jener Menschen, da sprach er zu denen in seinem Gefolge: Ruft mein Auge zu mir und Schuh und Tefnut mir anruft, Geb und Nut und die Väter und Mütter, die bei mir waren, als ich mich noch befunden im chaotischen Urmeer. Ruft mir nun, und er möge mit sich bringen die Jünger, aber heimlich, auf dass die Menschen sie nicht erblicken und ihre Herzen nicht erschrecken. Kommt zum Palaste, kommt mit nun, damit ich ihm und den heiligen Jüngern einen Rat erteile im Urmeer, wo ich gezeugt ward. Also holte man jene Götter. Es stellten die Götter sich an seiner Seite auf und berührten die Erde vor der göttlichen Majestät. Und seine Probleme lege der Sohn darin Gegenwart seines älteren Vaters, der hat die Menschen geschaffen, jenem König des Volkes. Und die Götter sprachen vor dem Antlitz des göttlichen Königs: Re, o Herrscher, rede, deine Dienenden hören. Re sprach zu nun: O alter Gott, aus dem ich gezeugt bin, und ihre unsterblichen Götter und ihr seligen Ahnen, seht, die sterblichen Menschen aus meinen Augen entstanden, planen einen Anschlag auf mich. Was wollt ihr dagegen tun? Ich kann die sterblichen Menschen nimmer vernichten, bis ich euren Ratschlag gehört, ihr Götter und Ahnen. Da sprach nun die göttliche Majestät, sprach zum Sohne: Rei, mein geliebter Sohn, du Gott, der du größer als ich bist, größer als die ältere Gottheit, die dich gezeugt hat, Gott, der du älter bist als die Götter, die dich erschaffen, nimm deinen Platz wieder ein. Groß ist die Furcht vor dem König, wenn sich dein Auge wendet gegen die sterblichen Menschen, wenn sie Böses planen und rebellieren auf Erden. Und die göttliche Majestät des Re sprach im Zorne: Jene bösen Menschen sind in die Wüste geflohen, denn ihre Herzen sind voller Angst vor dem himmlischen König. Aber die Götter sprachen vor dem Antlitz des göttlichen Königs: Lass dein Auge wandern und stelle bloß jene Menschen, Übeltäter und Bösewichter, die sich verschworen. Da ist kein Auge deinem Aug überlegen im Weltall, nur dein Auge ist mächtig, die Widersacher zu schlagen. Lass dein Auge vom Himmel kommen als Hathor, die Göttin. Hathor, die Göttin, kam zurück, nachdem in der Wüste sie die feindlichen Menschen vernichtet. Da sagte der König: Heil dir, Hathor, Friede sei mit dir, die Gnade ist mit dir. Du hast dem Schöpfer geholfen, als ich um Hilfe gebeten. Da sprach die Göttin Hathor: So wahr, der Herr ist lebendig. Als ich die Feinde vernichtete, war es süß meinem Herzen. Und die göttliche Majestät des Re sprach zu Hathor: Siehe, ich werde herrschen über die sterblichen Menschen. Und so entstand die Göttin Sachmet, da weinende Nacht, die Göttin, die ihre Füße badet im Blute der Feinde. Rei sprach: Ruft die Boten, ruft die eilenden Boten, ruft die eilenden Boten, schnell wie der Schatten des Körpers. Und so kamen die Boten. Und der göttliche König sagte: Geht nach Elefantine und bringt mir von dort her rötliche Erde. Und man brachte ihm rötliche Erde. Und die göttliche Majestät gebot, der Gelockte solle mit seinen Händen die rötliche Erde zerreiben. Und die Dienerinnen machten Wein aus den Trauben. Ja, sie machen zum Rotwein jene rötliche Erde, da sah der Rotwein aus wie Ströme purpurnen Blutes, 7000 Becher voll des purpurnen Blutes. Da kam die göttliche Majestät mit allen den Göttern, jenen Wein zu betrachten aus den purpurnen Trauben. Da brach der Tag an, an dem die himmlischen Götter im Zorne sollten die bösen Menschen vernichten, die frevelnden Sünder. Und die göttliche Majestät sprach: Wie schön sind die Menschen! Ich will die Menschen schützen vor dem Zorne der Göttin. Bringe die Menschen doch an den Ort im sonnigen Süden, wo sie vernichten wollte der Grimm der zornigen Göttin. Früh erhob sich der Sonnengott und den Schlummertrunk goss er vor sich aus, da wurde die Mutter Erde bedeckt von blutigem Wein aus der Kälte des zornig richtenden Gottes. Morgens die Göttin schaute die Überschwemmung der Erde und sie trank vom Wein, da glühte ihr Antlitz vor Schönheit. Lustig ward der Göttin am Morgen im Herzen zumute. Trunken war die Göttin, erkannte nicht mehr die Menschen. Da sprach Re zur Göttin, der Friede sei mit dir. Sei willkommen, o liebliche Schönheit der göttlichen Hathor. Da sprach Re zur Göttin, Schlummertrunk mache den Menschen und bereite den Schlummertrunk an den jährlichen Festen. Meine Dienerinnen sollen sich sorgen um diesen Schlummertrunk. Und so ward der Schlummertrunk glücklich bereitet von den Dienerinnen. Am Tag des Festes der Göttin Hathor ward er bereitet für alle sterblichen Menschen. Da sprach Re zur Göttin, Pein ist im schmerzhaften Feuer. Da verging eine Zeit der Pein und der Qualen im Feuer. Gott sprach, so wahr ich lebe, mein heiliges Herz ist es müde, bei den Menschen zu sein. Ich will sie alle vernichten. Groß ist meine Macht. Und die Götter sprachen zum König, ziehe dich nicht zurück in deiner Müdigkeit, König, wirkungsvoll nämlich sind deine Wünsche. Re sprach zum Vater, nun, mein Körper ist nun zum ersten Mal kraftlos, o Vater, Menschen greifen mich an, ich will nicht zurück zu den Menschen. Und die göttliche Majestät des älteren Vaters sprach, mein geliebter Sohn, dein Auge diene dem Vater als Schutz. Und Nut, meine göttliche Tochter, Göttin, nimm meinen Sohn auf deinen tragenden Rücken. Da sagte Nut, die Tochter Gottes, wie meinst du das, Vater? Da sprach der Vater nun, nicht weigere dich, göttliche Tochter. Da ward die Göttin zu einer himmlischen Kuh voller Schönheit, und der göttliche Re bestieg ihren tragenden Rücken. Aber die Menschen kamen wieder und sahen den König Re auf dem Rücken der himmlischen Kuh reiten, also die Menschen sprachen zum Gott. Die bösen Menschen empörten sich wütend, haben einen Anschlag ersonnen gegen den Schöpfer. Komm zu uns, Herr, und hilf, dass wir nun stürzen die Feinde. Re ging in seinen Palast, er ritt auf dem Rücken der Kuh, und Re ging nicht zu den Menschen, die Welt lag im finsteren Dunkel. Als am frühen Morgen die Erde ward wieder erleuchtet, waren die guten Menschen ausgezogen, bewaffnet, trugen Pfeil und Bogen zu kämpfen gegen die Bösen. Da sprach die göttliche Majestät, ihr tatet das Böse, böse Menschen, ihr habt das Blut von Menschen vergossen, ferner bleibe das Morden von den Kindern der Menschen. Re sprach zur Göttin, ich bin auf deinem tragenden Rücken und bin erhöht. Da sagte die Göttin, wie meinst du das? Und die Göttin verwandelte sich in die Bewohner des Himmels. Da sprach der Gott zur Göttin, Nut, komm zu mir, Geliebte. Sei mir nah und schaue mich an. Da wurde die Göttin sich verwandeln zum wunderschönen Himmel der Liebe. Da tat der Gott einen Blick in das Innere der lieblichen Göttin. Und sie seufzte, mein Gott, bitte gib mir befruchtenden Samen. So entstanden das Universum des Himmels Äone. Und die göttliche Majestät sprach voll Heil und voll Leben, friedlich, friedlich ist das hohe Gefilde des Himmels. Da entstanden die schönen Gefühle der seligen Roben in den Himmeln und die Opfergärten auf Erden. Gott sprach, ich will Kräuter wachsen lassen auf Erden, und so entstand das rauschende Schilf am Rande des Teiches. Und es sprach die göttliche Majestät, mein Geliebter, o mein Sohn, du sollst liegen unter der lieblichen Göttin. Leben sollen in Dämmerungen Millionen von Göttern. Nimm die Götter auf deine Arme, mein Sohn, mein Geliebter, auf dass die Götter leben. Und so ist entstanden die Sitte, dass ein liebender Vater umarmt die Söhne von Herzen. Diese Verse soll man singen vor dem heiligen Bild der himmlischen Kuh. Die kleinen Götter sind vor ihr, die kleinen Götter sind neben ihr. Eine Neunheit von himmlischen Sternen schmückt ihren Leib, ein Schwanz ist ihr zwischen den Beinen. Shu ist unter ihrem Bauch, seine Arme umfassen alle Sterne ihres Leibes, sein Name ist unter ihrer Sterne versetzt, Shu selbst ist gesetzt zu den Sternen. Und der Kahn des Gottes und der Goldschrein des Gottes sind auf ihrem Körper gebildet, und Gott selbst, die Sonne, und auch Shu berührt sie mit seiner Rechten, ihr Euter, baumelt ihr zwischen den Beinen und bemalt ist ihr Euter, und auf dem Euterstück geschrieben, ich bin, der ich sein werd. Auf dem Kahn des Gottes steht geschrieben, o werde nimmer müde, mein Sohn, du hast doch das ewige Leben. Vater, ich bin ja dein Sohn, und Heil und ewiges Leben möge glänzen an jener deiner erhabenen Nase. Auf dem rechten Auge des Shu, siehe, da steht geschrieben, hüte die Menschenkinder. Auf der Flanke geschrieben steht, o Göttin der Wahrheit, o Maat, o Göttin der Wahrheit. Auf der Unterseite des Armes dachte ich geschrieben, die Geheimnisse sind versiegelt, wer öffnet die Siegel? Auf dem Haupte geschrieben steht dem Haupte, dass unter ihrem Euteres zwischen ihren länglichen Beinen Ausgang des Eingang. Über dem Gott und der himmlischen Kuh steht dies geschrieben auf seinem Haupte und auf ihren Schenkeln. Gott ist im Jenseits. Jubel wird angestimmt, Jubelgesänge, wenn die unsterbliche Seele einzieht in die Jenseitsgefilde. Dies ist, was über den Stirnen geschrieben, der Kuh des Gottes. Siehe, der wahre, lebendige Gott ist die Achse des Kosmos. Rei sprach zu Tod, dem Gott der Weisheit, rufe du mir den Erdgott Gleb mit diesen Worten, o komm Gott. Und der Erdgott kam, und da sprach der göttliche König, hüte dich wegen der Schlange, sie steckt innen ja in dir. Siehe, ich fürchte mich vor der Schlange, der listigen Schlange. Tod, du kennst ihre magische Macht, ihre magischen Kräfte. Eile auch du an den Ort, wo lebt der heilige Vater, sage dem heiligen Vater, bewache die Schlange im Wasser. Sage dem heiligen Vater, bewache die Schlange im Garten. Setze ein Schreiben auf und schicke das magische Schreiben an den Ort, wo die Schlange lebt, die listige Schlange. Sage, treib nicht ein Spiel mit uns, du listige Schlange. Siehe, die Schlange weiß, dass ich lebe, doch leuchte ich auch strahlend für die Schlange. Was eure Bedürfnisse angeht, so sorge ich mich um euch auf Erden bis zum letzten der Tage. Hüte dich vor der Magie und ihren magischen Sprüchen, denn die düstere Magie ist in den magischen Sprüchen. Aber ich bin's, der ich mir einverleibe, die Schlange. Ich übergebe meine Macht meinem Sohn Osiris, der die Jüngsten hütet, erfüllt die Wünsche der Alten. Gib die magischen Sprüche, die du machtest, mit eigenem Zauber, gib die Magie in dir, den Enden der Erde. Da sprach die göttliche Majestät, so rufe der Weisheit Gott, und Tod kam herbei. Zu Tod sprach der göttliche König, ich bin da, ich wohne droben im Himmel der Himmel. Siehe, ich kleide mich in Licht und Glorie herrlich. Ich bin das Leben der Toten auf der seligen Insel. Schreibe. Wir bringen jene zur Ruhe, die jetzt ist im Jenseits, die ich geschaffen habe, die sich empört auf Erden und die dem dreisten Geist der Revolutionen gefolgt ist. Du sei an meiner Stelle Stellvertreter des Gottes. Dich soll man nennen Gott der Weisheit, Vikarius Gottes. Du sollst Boten schicken, die mächtiger sind als du selber. So ist entstanden der Ibis des Tod des Gottes der Weisheit. Strecke deine Hand aus in Gegenwart uralter Götter, die sind größer als du. Gut steht es um deine Belange, wenn du wirkst. So entstand der Ibis des Gottes der Weisheit. Ich will den Himmel umfangen mit meinem vollkommenen Lichtglanz. So entstand der Mond des Todes Gottes der Weisheit. Ich verjage die Feinde, verjage die gottlosen Feinde. So entstand der Affe des Todes Gottes der Weisheit. Du bist mein Fürst, du bist mein Stellvertreter auf Erden. Menschenherzen, die dich erblicken, werden geöffnet. Alles, was ich geschaffen habe, ist alles dir dankbar. Mensch, sprich diese Verse, nachdem du gesalbt wurdest heilig, sprich diese Verse, nachdem du den heiligen Weihrauch geräuchert, deine Stirn ist mit Myrrhe gesalbt, gesalbter der Götter. Myrrhe tropft von deiner Rechten, gesalbter der Götter. Deine Lippen fließen über von Tropfen der Myrrhe. Deine Kleidung sei stets von weißem heiligen Linnen. Wenn du dich gereinigt im Bad und bist wiedergeboren, zieh an die Füße neue Sandalen, goldene Sandalen, sei das Zeichen der Göttin der Wahrheit dir stets auf der Zunge. Ist es der Wunsch des Gottes der Weisheit, die magischen Verse vor der Gottheit zu lesen, dann sollst du dich reinigen, Dichter, auch die Diener der Menschen sollen sich reinigen, badend. Wer diese Verse liest, soll das heilige Bildnis betrachten, wie es zu sehen ist im heiligen Buche der Götter. Dann verbringst du dein Leben im Verein mit der Schönheit und du wirst von vielen Menschenkindern gesegnet. Deine Augäpfel werden ergötzt, erquickt deine Glieder, deine Schritte werden nicht gleiten. Dann sagen die Menschen, er ist wie der Gott am Tage der Totenerweckung. Dein Besitz wird nicht vermindert, dein Eigentum bleibt dir, deine Pforte wird nicht verschlossen, bleibt gastfreundlich offen. Diese Verse sind Verse des Heiles seit 10.000 Jahren. Sie sind erprobt vom Leben und im Feuer geläutert. Und der alte Gott umarmte den jüngeren Gott und sprach zu den Göttern des Ostens, singt Lobpreis dem älteren Gotte. durch den alles entstanden ist, was da ist in der Schöpfung. Ich bin's, der den Himmel erschuf und die Seelen der Götter in den Himmel versetzt. Und ich bin bei euch, ihr Götter, bis ans Ende der Zeit. Magie ist mein heiliger Wille, die Magie ist älter als ich, Magie ist der Anfang. Siehe, die Seele des Shu ist der weit heitere himmlische Äther, und die Seele der Zeit, das ist der strömende Regen. Und die Seele des Dunkels sind die finsteren Nächte, und die Seele des Nun ist das Urgewässer des Chaos, und des Osiris Seele ist das Mondhorn am Himmel, und die Seele der Götter ist die magische Schlange, und die Seele der Sonne erleuchtet die Welt und die Menschen. Sprechen soll der Mensch und sich schützen durch magische Verse. Ich bin die reine Magie, die ist im Munde des Gottes. Geister bleibt mir ferne, ich bin eine Gottheit des Lichtes. Dann sollst du sprechen am Abend, wenn es dunkelt im Westen. Fluch deinem Antlitz, Feind Gottes, Fluch sei dem hässlichen Bösen. Ich bin Gottes Magie, ich bin die Seele der Gottheit. O du Gott der Ewigkeit, der du die Zeit hast erschaffen, der du vergehen lässt, die langen Jahre der Götter, Vater Gottes, der du den göttlichen Sohn selbst erzeugt hast, mögen die Götter dich lieben, mögen die Menschen dich lieben. Magier, der du rein bist, forme ein Weib aus dem Süden, forme eine Göttin, die in der Mitte glüht, forme dazu den Schlangengott, der den Schwanz in das eigene Maul nimmt, lass der Göttin Hand ruhen auf des Schlangengotts Körper, lass des Gottes Schwanz sein in der Höhle der Erde. Siehe, der Gott der Weisheit wird dem Schlangengott geben, dass die Ehre des Himmels auf ihm ruhe mit Segen. Shu streckt ihm seine Arme entgegen, so wird er gerettet vor den alten Göttern des Ostens. Und Himmel und Erde hüten das immerwährende tiefe Geheimnis der Schlange. Er ist groß, der Schlangengott, wenn er von unten heraufsteigt, um zu schauen um das ewige Urgewässer des Chaos. Diese Verse möge rezitieren ein Priester an dem 13. Tag jeden Monats. Wer diese Verse rezitiert, der bleibe auch am Leben im Totenreich drunten. Größer ist die Ehrfurcht vor Gott als vor weltlichen Menschen. Wenn sie Gottes Namen aussprechen, heiliger Ehrfurcht, dann ist Gottes Name in alle Herrlichkeit ewig. Sagen sollen sie, er ist Gott, dann sollen sie sagen, Gott hat uns erreicht auf dem Weg zum ewigen Leben. Ja, ich kenne den Namen Gottes, das Angesicht Gottes. Ich bin ein Mann, der einen Talisman trägt an dem Halse. Ich bin Gott in meiner Einheit und heiligen Neunheit. Meine Jünger sind Magier, Kenner von magischen Versen. Ich bin heil und ziehe vorüber. Ich bin die Flamme und die Seele des Feuers. Die durch mich gibt's nicht mächtige Feinde unter den Verdammten der Erde. Ich will sie besiegen. Dies ist zu sprechen vor den fortgegangenen Geistern. Lasst die Götter es wissen, die hegen ihr Antlitz in Händen, dass sie die Seele passieren lassen, die Seele des Toten, dass die Seele zur Flamme werde im heiteren Himmel. Jeder tüchtige Dichter, der kennt die Worte des Gottes und sie in seinem Munde trägt, wird ausgehen und eingehen in dem Himmel. Ihn halten nicht auf die Bewohner des Abends und ihm mangelt nicht Trank des Mundes, die Weine des Rausches. Doch sein Kopf ist kein Kuchen, den man essen kann hungrig, und er beugt sich auch nicht vor dem ungerechten Gerichtshof, sondern schreitet an der Spitze der göttlich Verklärten, schreitet zusammen mit allen, die kennen die göttlichen Sprüche. Untaten lässt er nicht gelten auf Erden unter den Menschen, er wird versorgt von Gott und keiner kann ihn besiegen. Wenn ihr diesen Gesang irgendeiner Hoheit gebt oder irgendeinem Seligen, wird er behüten die Kinder, die kein Brot zu essen haben, die wird er versorgen. Er wird den Hut nicht abnehmen vor den älteren Geistern, sondern sie sehen ihn an wie eine Blüte des Frühlings. Sieh es, spricht die verherrlichte Mutter, komm, mein Geliebter, komm, mein Sohn, den ich liebe, komm, o heiliger König. Komm, dass du zusammen bist mit dem heiligen Vater als ein Gott unter Göttern. Die Götter folgen dem Vater und sie gehen zur Seite deiner himmlischen Mutter. Siehe, der König lebt, er ist lebendig, der König. Er stirbt nicht den zweiten Tod, er lebt nach dem Tode. Gott ist König aller Welten im Namen der Götter. Gott ist König in Ewigkeit, Gott führt zum ewigen Leben. Gott gibt dir Atem, Gott gibt dir das Reinigungsbad und Gott gibt dir das heilige Opfer in Ewigkeit, Sela. Zweiter Gesang. Herrlich ist diese schöne Seele, dem Wächter des Himmels. Öffnet der Göttin Anna, bereitet der Göttin die Straße, dass sie vorüberziehe, siehe, sie ist vergöttlicht. Öffnet ihr den geheimnisvollen Platz und habt Ehrfurcht vor der Göttin, die ihr mit ihr redet. Singt Lobpreis, Anna, denn auferstanden ist die göttliche Anna. Dessen Gesicht zur Erde hängt, siehe, so ist der Name jenes Wächters des ersten Tors. Der Verhörende hütet dort die erste Pforte, darin mit der klagenden Stimme meldet Anna an bei der ersten himmlischen Pforte. Deren die Braut, der die Brust entgegenstreckt, siehe, so ist der Name jenes Wächters der zweiten Pforte. Sein Angesicht aufstrahlt, Hüter der Pforte, der Glühende meldet die göttliche Anna. Deren das Fleisch speist, so ist der Name des Wächters der dritten Pforte, der Wachsame hütet die dritte himmlische Pforte, siehe, der Segnende meldet an die göttliche Anna. Siehe, der Sohn des Vaters ist der Wächter der vierten Pforte, der mit dem schnellen Herzen, der hütet die Pforte, der mit der Großmut im Antlitz, der meldet die göttliche Anna. Der vom Brote lebt, siehe, das ist der Wächter der fünften Pforte, der Feurige hütet die fünfte himmlische Pforte, siehe, der Rasende meldet an die göttliche Anna. Der mit deutlicher Stimme spricht, ist der Wächter der sechsten Pforte, der die Flamme nimmt vom Feueraltare, dieser hüte die sechste Pforte, der mit dem Scharfblick meldet an der sechsten Pforte die göttliche Anna. Siehe, der Schärfste von allen, das ist der Name des Wächters an der siebenten Pforte, der mit der lieblichen Stimme hütet die siebente Pforte, der Schützende meldet die Göttin. O ihre sieben Pforten und ihr, die ihr steht in den Pforten, die ihr dient der Göttin, die ihre den Zustand der Länder meldet der Göttin Anna an jedem Tage des Lebens. Siehe, die Göttin Anna kennt euch, sie kennt jeden Wächter namentlich. Siehe, neugeboren ist die göttliche Anna. Die Verklärung ist ihr beschieden vom Herrn in dem Himmel. Ihre Würde ist ihre Reinheit. Die göttliche Anna droben empfängt die anderen seligen Toten im Himmel und sie lebt im Kreis der anderen unsterblichen Götter. Anna regiert den Hofstaat der Göttinnen dort und der Götter, eine von ihnen ist jetzt geworden, die göttliche Anna. Siehe, die Göttin Anna ist eine Verklärte, die Herrin aller Verklärten. Die Göttin feiert das Mondfest des Frühlings und die Feier der Wintersonnenwende. Die Göttin hat jetzt Adleraugen und schaut die himmlische Sonne. Siehe, der Gott der Weisheit setzte die Sonne ins Dunkel, dunkler Nacht. Die Göttin Anna reist durch den Himmel und jauchzt triumphierenden Jauchzens. Lasst die Göttin Anna in Frieden reisen gen Himmel, wenn sie fährt in der Gondel der Sonne. Die Schutzmacht der Göttin Anna ist die Schutzmacht der goldenen Gondel der Sonne. Göttin Anna, so nennen wir die erhabene Gottheit, die auf Erden die lieblichen Menschenkinder geboren. Siehe, die Göttin Anna ist größer als ihre Geschöpfe, Anna wandelt auf dem Wege der ewigen Wahrheit. Anna hat einen Ekel vor Menschen, die anderen schaden. Schutzmacht Annas ist die Schutzmacht des Sohnes des Gottes. Anna wird nicht zurückgeschickt von der Pforte des Himmels. Anna, die Göttin, ist reinlich unter den Göttinnen allen. Ihre Landschaft bringt Opfergaben zum Opferaltare, Opfer von goldenem Brot und rubinrotem Wein am Altare. Opfer den Wissenden, die freuen die Geistseele Annas, die erfreuen das Herz der göttlichen Anna mit Opfern, Opfern von Brot und Wein. Die himmlische handelt als Muse und steht zur Rechten des Schreibers Gottes, Hilfe beim Opfer. Gott, der im Opfer ist, gebot mir, für Anna zu opfern. Göttin Anna ist erhaben am Horizont, himmlisch kündigt die Göttin Anna den Höchsten an, segnet den Höchsten an den Pforten des himmlischen Horizonts. Jubelnde Götter singen beim Nahen der göttlichen Anna. Denn der Weihrauch gebührt der neugeborenen Anna, und die Schadenstifter werden besiegt auf der Erde. Alle Torwächter segnen Anna, die göttliche Anna, sie ist mit verschleiertem Antlitz im Inneren der Halle Gottes. Im Inneren des Palastes des Heiligtums Gottes. dort zu jener Stunde der Ewigkeit, da wird vereinigt Anna durch Liebe mit der Himmelskönigin droben. Anna ist eine, die die Wahrheit zum Höchsten gebracht hat und die Kraft des Bösen vernichtet, des Mörders der Kinder. Anna eröffnet die Galaxien und hindert den Hagel und erhält die lieblichen Kinder Gottes am Leben. Göttin Anna brachte ein Opfer vom heiligen Brote an dem Ort, wo sie lebt. Sie fuhr in dem Schiffe der Sonne. Eben ist der Weg bereitet für Anna, sie schreitet zum Höchsten. Siehe, das Antlitz der Göttin ist der Antlitz des Schönstes. Anna verfügt über Kraft, die Göttin ist froh und zufrieden. Anna hat einen starken Willen, vernichtet den Bösen, ihren Freunden und Freundinnen, sie bereitet die Pfade, Göttin Annas Pfade zu Gott, dem Höchsten im Himmel. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zu müden Herzen gelangt ist. Gib den Weg frei, ich kenne dich, Anna, kenne deinen Namen und auch den Namen des Gottes, der dich behütet. O Herrin des immerwährenden Betens, du mit deiner festen Burgmauer, oberste Herrin, Herrin des Eindringens, die du vorher siehst, die kommenden Zeiten, die du die Armen rettest, ob nah sie oder ob fern sind. Ehrfurchtgebietender ist der Name des Wächters der Pforte. Ich bin gereinigt durch das Wasserbad, wiedergeboren, mich hat der Herr gebadet, der mich mit Myrrheöl salbte, ich bin gekleidet in weißes Linnen der heiligen Werke, und ich halte das Zepter in meinen Händen der Herrschaft, das von Almugimholz. So ziehe dahin, du bist Gottes. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zum müden Herzen gelangt ist. Gib mir den Weg frei, ich kenne dich, Anna, und ich kenne den Namen des Gottes, der dich behütet, Herrin des Himmels und der Erde, Gebieterin, Anna, Herrin der ganzen Welt, die du erhöhst, wen du lieb hast. Sohn des Atems, so ist der Name des Wächters der Pforte. Ich bin gereinigt durch das Wasserbad, wiedergeboren, mich hat der Herr gebadet und ich räuchere Weihrauch, bin gekleidet in feinstes Linnen heiliger Werke, in der Rechten mein Zepter ist das Sandelholz, Anna. So nun ziehe dahin, Geliebte, denn du bist Gottes. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zum müden Herzen gelangt ist, gib mir den Weg frei, ich kenne dich, Anna, und ich kenne den Namen des Gottes, der dich behütet, Herrin des Altares vom ewigen heiligen Opfer, die du Brot und Wein herbeischaffst, göttliche Anna. Siehe, die Götter machen es sich bequem bei dir, Anna. Tag der großen Flucht, so ist der Name des Wächters, Lichtglanz, so ist der Name des Wächters der himmlischen Pforte. Ich bin gereinigt durch das Wasserbad wiedergeboren, mich hat der Herr gebadet, der mich mit Narde gesalbt hat. Ich bin gekleidet in zartes Linnen heiliger Werke, und von Elfenbein ist mein Zepter, ziehe von hinnen. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zum müden Herzen gelangt ist, gib mir den Weg frei, ich kenne dich, Anna, und ich kenne den Namen des Gottes, der dich behütet. Machtvoll bist du durchs scharfes Schwert des göttlichen Wortes, Herrin des Südens und Herrin des Nordens, von Westen und Osten, die du den Bösen und alle gottlosen Feinde vernichtest und die Wünsche der Reinen erfüllst, der Leiber verlangen. Wildstiere, so ist der Name des Wächters der himmlischen Pforte. Ich bin gereinigt durch das Wasserbad, wiedergeboren, mich hat der Herr gebadet, ich trank Rotwein aus Tarsis, bin gekleidet in weiße Seide liebender Taten und mein Zepter ist von Ebenholz, ziehe von hinnen. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zum müden Herzen gelangt ist, gib mir den Weg frei, ich kenne dich, Anna, und ich kenne den Namen des Gottes, der dich behütet. Schutzfrau, Herrin des Lobpreises, Freudige, dir will ich schenken, Herrin mit langen Haaren, zu der kein Kahlkopf hat Zutritt, die du den Übeltäter zurücktreibst, den Mörder der Kinder. Ich bin gesalbt mit Myron, gekleidet in Pantherfell, Anna, und mein Zepter in meiner Hand ist vom Holze der Eiche, von dem Stamme der Donnereiche, ziehe von hinnen. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zu müden Herzen gelangt ist, gib mir den Weg frei, ich kenne dich, Anna, und ich kenne den Namen des Gottes, der dich behütet. Herrin der Gnade, voller Ruhm, deren Höhe und Tiefe, Länge und Breite ist unbekannt und die nicht geschöpft ist, deren Schlangen sind zahllos, die wurde geboren im Anfang. Bruder, so ist der Name des Wächters der himmlischen Pforte. Ich bin gereinigt durch das Wasserbad, wiedergeboren, mich hat der Herr getauft, der mich mit Olivenöl salbte. Ich bin gekleidet in feinste Gase, das Zepter in meiner Rechten ist vom Dorne der Rose, so ziehe von hinnen. Dies sag ich von der Göttin Anna, wenn sie zu müden Herzen gelangt ist. Ich kenne dich und den Namen des Gottes, der dich beschützt, o brennendes Feuer, den Busch nicht verbrennend, brennend und raschen Gluten, Pein der Liebe, dein Name. Der er seinen Körper bewahrt, so ist der Name des Wächters. Ich bin gereinigt im Wasserbad, ich bin wiedergeboren, mich hat der Herr gebadet, der mich mit Aloe salbte. Ich bin gekleidet in Duftgewänder, mein Zepter in meiner Rechten ist das Zypressenholz, dort ziehe von hinnen. Siehe, mit Brot und Salz will ich grüßen die göttliche Anna. Anna, die Göttin, ist gesalbt mit fließender Myrrhe, ist beräuchert mit Weihrauch. Ich bin gereinigt und ich bin rein durch die Verklärungen ewig göttlichen Wortes. Rein bin ich wie das Gefieder des schneeweißen Schwanes, keusch bin ich wie der Fisch, keusch wie die Jungfrau im Tempel. Rein sind die Verklärungen alle der göttlichen Anna, ehrwürdig schön ist die Göttin Anna. Gott hat die Gnade ihrer erwiesen, ihrer sind die Götter günstig gesonnen, alle Göttinnen sind ihr wohlgesonnen in Freundschaft. Anna, deine Schönheit gleich dem rauschenden Meere, Anna, deine Schönheit gleich dem schäumenden Meere, du bist wie die Brandung, die den Felsen umgischtet. Deine Schönheit ist wie ein Festsaal der heiligen Hochzeit, wie ein Festsaal, in dem der Herr verherrlicht wird, Anna, deine Schönheit ist wie die Säule im Heiligtum Gottes. Anna, die Göttin, hat eine aufrechte Säule errichtet und eine Vase aufgestellt für die Liebe des Gottes. Wisse, Anna, du wirst beweint. Verklärt bist du, Anna. Du bist erhoben von magischer Macht. Erhebe dich, Anna. Richte dich auf und erhebe dich gegen den gottlosen Bösen. Siehe, dein Feind ist gestürzt. Siehe, Gottes Feind ist gestürzt und triumphiert hat die Frau und über den Bösen gesiegt hat, Anna. Ich bin in deinen Worten gehorsam und folg deiner Weisung. Du bist gerechtfertigt vorm Gericht durch die göttliche Gnade. Wisse, du wirst betrauert, wir weinen über dich, Anna. Göttin Anna, gesalbt ist deine strahlende Stirne, die du trägst die Haare lang, dein Antlitz ist mondgleich, deine Brüste sind das Lapislazuli beide, und dein Haar ist schwarz wie die Nacht, die Haare umrahmen schön dein Antlitz wie Lapislazuli droben den Mond kränzt. Oh, dein Antlitz ist Gold, die Augenbrauen, die feinen, sind wie befreundete Schwestern. Zorn schnaubt die liebliche Nase, und deine Augen schauen Gottes Berg, und lang sind die Wimpern, und die Augenlider wie Lapislazuli, deine Augenlider voll Schminke. Deine Lippen, sie küssen Gottes Wahrheit und reden Wahrheit vor Gott in den Himmeln. Deine Zähne sind Schlangenzähne, geschickt ist die Zunge, deine Zunge flötet so, wie die Nachtigall flötet. Deine Brüste hüpfen, oh, deine Brüste, sie hüpfen. Wenn du die Wiesen durcheilst, dann hüpfen die mächtigen Brüste. Siehe, dein Hals ist golden mit Elektron umhangen. Deine Kehle ist nicht zusammengeschnürt wie bei anderen. Deine Wirbelsäule ist eine Schlange, dein Rückgrat ist aus Gold. Deine Lungenflügel sind voll von dem Atem Gottes. Deine Augen sind wie himmlische Sterne und dein Po aus Karneol ein Doppelei, Anna. Lieblich duftet dein Rachen, dein runder Körper ist golden, deine Brüste zwei Eier aus Karneol, deine Brüste sind geschmückt mit Lapislazuli, schön deine Schultern leuchten als Fayence, und deine Arme so herrlich breiten sich aus, dein Herz ist immer freundlich und zärtlich, deine beiden Brüste, oh, deine mächtigen Brüste, sind das schöne Meisterwerk eines allmächtigen Schöpfers, deine Muskeln öffnen und schließen sich, göttliche Anna, und dein Leib ist der Himmel. Wenn du zur Ruhe gehst, Anna, ist dein Nabel das Jenseits, dein Schoß, mein Himmel, der Himmel. Dritter Gesang. 1. O, wie schön du bist, du Goldene. Goldene Göttin, du bist blühend. Strahlend bist du, stehst in Blüte. Frau, dir streichen alle Himmel, ihre Zimbeln und Triangeln und die Sterne Tamburine. Sol und Luna preisen Hathor. Alle Götter preisen Hathor, alle Göttinnen in Hymnen. Oh, wie schön du bist, du Goldene, goldene Göttin, du bist blühend, strahlend bist du, stehst in Blüte. Mutter Erde singt Gesänge, alle Lebewesen tanzen. Alle Länder und Nationen preisen Hathor an dem Himmel bis zum Horizont im Westen. Oh, wie schön du bist, oh goldene Göttin, du bist blühend, du bist strahlend, stehst in Blüte. Sol in seinem Laufe trommelt, und das Meer dröhnt wie die Pauke. Griechen singen deinen Lobpreis, alle Völker deinen Lobpreis. Jeder Freund ist voller Freude für die goldene Göttin Hathor. Oh, wie schön du bist, oh goldene, goldene Göttin, du bist blühend, du bist strahlend, stehst in Blüte. Alle Männer, alle Frauen tanzen Hathor dir und trommeln, Götter tanzen dir, oh Hathor, beide Göttinnen Ägyptens singen freudig deinen Lobpreis. 2. Sei gegrüßet, Isis Hathor, Muttergöttin, Himmelsherrin, Königin der vielen Götter, Mutter Gottes, du des Horus, o des Stieres, des Beschützers seines Vaters, er stürzt nieder die Rebellen. Du des Horus, Mutter Gottes, er, der seine Feinde stürzte, der vernichtet seine Feinde. Mutter Gottes, du des Horus, Kind des Herrn der Ewigkeiten, Herr von Afrika, o Herrscher. Mutter Gottes, du des Horus, o des Stiers im Göttertempel, der bekleidet alle Götter. Gottesmutter, du des Horus, dieses Schutzherrin von Ägypten, Herr der Wesen, ewig, ewig. Sei gegrüßet, Isis Hathor, Muttergöttin, Himmelsherrin, Königin der vielen Götter. 3. Sei gegrüßt, du höchste Eine, Muttergöttin, Himmelsherrin, Herrin, Königin der Götter, Königin und Braut des Gottes, Herr der Herr des goldenen Tempels, erstgeborener Sohn der Toten, Königin und Braut des Gottes, Löwe, der besiegt die Feinde, Herrscher aller Ewigkeiten, Königin und Braut des Gottes, Neugeborener, Auferstandener, der die Feinde unterworfen, Königin und Braut des Gottes, Schwester, die beschützt den Bruder und bewacht die Lebensmüden, Königin und Braut des Gottes, o der Ewige, der Junge, er erlebt alle Ewigkeiten, Hathor, du bist mir mit Osiris auf der goldenen Liebesinsel. 4. Isis, große Mutter, Herrin, Gottes Braut, stets angebetet, Gottes Mutter und Geliebte, Schöne, Herrin aller Schönheit, Spenderin der grünen Auen, Schutzfrau, schön in deiner Wohnung, lieblich duften, Frau der Freude, die du wanderst, kommst zur Ruhe, neig dich, dass die Wolken regnen, Jungfrau, Süßigkeit der Liebe, die du Weisung gibst den Göttern, du regierst durch deine Botschaft, o allmächtige Prinzessin, Herrin aller Zaubereien, deren Antlitz stets voll Glanz ist. 4. Gesang. Gott Anubis ist angekommen am Berge der Toten. Onophris feiert. Alle Götter des heiligen Landes jauchzen und frohlocken, die Herzen voll seliger Wonne. Shu ist aus der Unterwelt in den Himmel gegangen und die Musen frohlocken. Die heilige Isis, die Göttin, freut sich, nachdem sie ihren Sohn gesehen, und Horus bleibt im Amt, und Isis ist die himmlische Schutzfrau. Süden und Norden, Westen und Osten gehören dem Horus. Re macht seinem Sohne eine Vermögensverfügung. Siehe, die Göttinnen kommen zu dir mit Lobpreis und Liedern. Mit des Himmels Musik die Edeldamen frohlocken, wenn du ankommst. Die Geister jubeln über dein Herz, die Musen spielen Harfe dem majestätischen König. Männer und Frauen preisen dein vollkommenes Wesen. Göttin Muse, Herrin mit schwarzen, braunen Augen und mit blaugrünen Augen, dein Vater frohlockt bei deinem Anblick. Er freut sich über dein liebliches Duften und sein Herz erfreut sich an deinem süßen Parfüme. Dich verehren die seligen Geister und freudig ergötzen sich an dir die heiligen Affen. Die göttlichen Musen musizieren täglich. Es musizieren im Himmel und auf Erden die Göttinnen auf den schallenden Trommeln. Hathor, die Göttin der Schönheit, große Mutter der Mütter, du bist herrlich im Palast der göttlichen Neunheit und du ruhst zu Rechten von Re, dem Vater im Himmel, und er freut sich an dir. Es musizieren die Musen für die majestätische Göttin. O herrlicher Hathor, möge dein Antlitz gnädig über mir leuchten, o Schönheit. Selige Götter freuen sich an deiner Seele. Die Musen streichen die Harfe, die Heiligen neigen verschleierten Hauptes sich vor dir, die Toten eilen, die Strahlen zu sehen. Hohe Priester küssen die Erde, auf der du gewandelt, und das Land ist unter deiner fürstlichen Aufsicht, unser Friedefürst, Sohn der Hathor, der Göttin der Schönheit. Ruhig preise deine Seele, sei dich gesehen, viel Geliebte, wie liebevoll deine Seele ist, Freundin. Kaiser Augustus kommt zu dir, oh, du König Osiris, König der Götter. Die Sänger des Ostens besingen dein Wesen. Tefnut schlägt die Trommel. Hathor bringt dir Monatsblut dar, und Götter beten dich an und verkünden dich als den Vollkommenen. Göttinnen kommen, verehren dein vollkommenes Wesen, wenn du dein Heiligtum heimsuchst am Festtag des heiligen Stieres. Du kommst in Frieden und vereinst dich dem heiligen Tempel, und dein Antlitz strahlt vor Freude, es feiert der Himmel, und die Erde ist voller Frohsinn, es feiert das Weltall. Du bist der vollkommene Gott, der Herr mit der Krone, dein geliebter Sohn betet vor dir, der Selbstherrscher Horus. Kaiser Augustus kommt zu dir, Osiris, König der Götter, und er bringt zu dir die unterägyptische Muse, die deine Majestät verherrlicht. Die westlichen Sänger preisen deine Seele, es jubeln die Sänger vom Osten. Töchter spielen die Zimbeln, die Edlen erweisen dir Ehre, Fremde reichen die Hände dir, dich fürstlich zu ehren. Über dich freuen sich die heiligen Herzen der Götter, selige Freude eines Festes ist droben im Himmel, fröhlich freuen sich die Alten, wenn du erscheinst in den Städten, ihre Herzen heißen dich freudig willkommen, o König, wenn du vom Himmel zur Erde kommst, vollkommene Gottheit, Friede, Fürst im Hause der Geburt. Dein Sohn, dein Geliebter, betet zum Vater, Gottes Sohn, der Selbstherrscher Horus. Ich auch bete dich an, o Herr, ich schaue dein Antlitz, jauchze und jubel über deine Kraft, o mein König, du bist der große Gott, der den Anfang aus nichts hat erschaffen. Siehe, es kommt der Sohn des Re, der Kaiser der Länder, er bringt dir herbei die oberägyptische Muse, die verherrlicht deine Majestät, mein Osiris. Mutter Nacht macht vor dich die heimlich bedeutsame Geste. Aus dem Gemach kommt die Frau und vereinigt den Bruder sich liebend. Östliche Seelen bejubeln deine unsterbliche Seele. Isis, die große Göttin, schlägt die schallende Trommel. Hathor, die Göttin der Liebe und Schönheit, gibt dir die Hand. Die Götter ehren dich, künden dein vollkommenes Wesen. Göttinnen ehren deine Autorität, mein Osiris, wenn du das Heiligtum heimsuchst an dem Tage des Festes, wenn du das Heiligtum heimsuchst an dem Tage des Feuers. Herr, du kommst in Frieden, vereinigst dich deiner Geliebten. Freudevoll strahlt dein Antlitz, der Himmel feiert dein Festmahl. Mutter Erde freut sich, die Welt ist in festlicher Stimmung. Du bist der große Gott, der gekrönte Herrscher und König, dein geliebter Sohn ist der König und Selbstherrscher Horus. Siehe, ich juble von dir, du Fürst der himmlischen Götter. Siehe, ich juble vor deinem Antlitz, dem strahlenden Antlitz, juble mit denen, die lieben deinen heiligen Namen. Du freust dich über Musik, das Musizieren der Muse. Zu dir kommt der König, der Autokrator des Himmels. Sohn des Re, du bist groß, die Götter sind alle dir gnädig. Er bringt dir herbei die oberägyptische Muse, die verherrlicht deine Majestät, mein Osiris. Mutter Nacht macht Musik und Tefnut kommt voll Begierde aus dem Gemach und vereinigt sich ihrem liebenden Bruder. Alle Sänger des Ostens und Westens verehren dich, Herrgott. Frauen freuen sich, wenn sie schauen, dein strahlendes Antlitz. Alle Länder sind in höchster festlicher Stimmung, wenn du dich niederlässt im heiligen Hause des Jauchzens. Musikantinnen spielen und Prophetinnen singen, preisen dein vollkommenes Wesen und sprechen, die Kinder sind voller Ehrfurcht vor deiner Autorität, o du Herrgott. Musikantinnen jubeln vor deinem Antlitz, o Vater, Zimbeln lassen sie tönen, verhüllen die Schar mit dem Schleier, Sängerinnen lieben deinen heiligen Namen, lassen deinen heiligen Gottesnamen erschallen, und Kaisarion ist dein Sohn, den liebst du von Herzen. Nimm dir den Becher, dass deine Seele sich freue beim Weine, dass deine Seele sich freue über das Auge des Horus, sauge den blutroten Wein ein, dass er das Herz dir ergötze, dass der Weingöttinwerk ergötze dein fürstliches Herz dir. O du Herrin der Trunkenheit, trinke mit mir aus dem Becher, o du Göttin Muse, du himmlische Herrin der Harfe, singe Lieder des Jubels zum Lobpreis der göttlichen Neuenheit. Roten Wein für deine Geistseele, Herrin der Länder, deiner Majestät das grünblaue Auge des Horus. Siehe die unterägyptische Muse, die Herrin der Kehle, Herrin des Singens zur Harfe, die Herrin der Jubelmusik ist, sie lässt hören ihren Gesang, der gefällt allen Göttern. und der König vollzieht das Opfer als heiliger Mundschenk für die Königin Mutter, indem er Wein reicht der Mutter und indem er der Königin gibt das Auge des Horus. Er gibt der Königin Rauschtrank und bringt den Wein dar als Opfer. Reiche den Rotwein, nimm den Becher, ehrwürdige Herrin, gut ist dein Geschmack, also es soll dir besser ergehen. Siehe, ich komme zu dir, o Herrin der Trunkenheit, Goldene. An dem Sitz der Trunkenheit bringe ich dir purpurnen Rotwein, um dein Herz zu erfreuen, dass deine Seele erquickt sei und zufrieden über das Werk der Weingöttin. O du bist die Herrin der Trunkenheit, Herrin frohlockenden Jauchzens, deine Liebe ist süßer als Honig, dein Antlitz voll Gnade. So spricht die Herrin der Trunkenheit, spricht die Herrin der Freuden, Herrin des Jauchzens, Herrin des Tanzes, Herrin der Myrrhe, Herrin des Kranzes. Ich gewähre dir, Freund, mein Geliebter, Tag für Tag die Trunkenheit, dass sich dein Herze erquicke. Sei willkommen im Frieden, spricht Horus mit grünblauem Auge. Sei willkommen, o Sohn der Erde, die Weingöttin stillte dich an ihren berauschenden Brüsten. Ich nehme den Wein an als die Opfergabe von dir. Ich freue mich allzeit an dem Opferwein. Ich gewähre dir Trunkenheit, Bruder, Tag für Tag, mein Freund, dein Kummer werde gebrochen. Sie, die oberägyptische Muse, ist auch die Herrin schöner Musik, die Herrin harmonischen Singens zur Harfe. Sie singt mit goldener Kehle und lieblichem Atem, und mit ihrem Gesang ist die höchste Gottheit zufrieden. Reiche den Rotwein, o du allerschönste der Frauen, nimm in Empfang das grünblaue Auge des göttlichen Horus. Siehe, der König kommt zur Königin aller Geschöpfe, du Allmächtige, ohne Gleiche. Ich bringe dir das Gute aller Trauben und Beeren, den Becher des Reiches der Himmel, Herrin der Trunkenheit, Herrin des wunderschönen Gesanges, Herrin, ergötze dich an der Wonne, o Göttin der Liebe. Ich verheiße dem Sänger, ich verheiße dem Dichter Trunkenheit über Trunkenheit unvergängliches Jauchzen. Siehe, der König im Thron erfreut das Herz seiner Herrin. O du Herrin des Tanzes, o Herrin der Freude des Herzens, siehe, es jubelt die heilige Jungfrau in ihrer Kapelle. Fröhlich freut sich ihr Herz an deiner vollkommenen Schönheit, Fürstin des ewigen Friedens, Herrin frohlockenden Jauchzens, du bist Tag für Tag die Herrin der Lüste und Wonnen. Und ich reiche den Kranz der heiligen Königin Mutter. Sei willkommen. Sei willkommen im ewigen Frieden, Fürstin der schönen Frauen, Herrin der herrlichen Kinder. Ich spiel dir die Harfe vor deinem gnädigen Antlitz, Göttin der Göttinnen. Lass dein Antlitz über mir leuchten, möge dein Herz frohlocken, befriedigt sei deine Seele. Horus kommt als ein Held, zufrieden ist Vater Osiris. Trommeln ertönen, Ägypten feiert, weil Horus geboren. Alle Göttinnen kommen, den schönen Horus zu sehen. Horus, der Sohn des Osiris, ist auf dem Throne des Vaters. Isis, man ruft dir zu, die du ernährst alle Länder, und man kränzt dein Haupt, die du regierst alle Länder, und man spielt dir die Harfe, die du die Länder machst fruchtbar, und man spielt dir mit magischer Macht die magische Harfe, Fürstin des feurigen Hauses, glänzende Herrin der Sonne. Herrliche, einzigartige, Horus ist satt und zufrieden. Isis spricht, ich gebe dir edelsteinerne Berge und das Königtum Gottes auf der schwärzlichen Erde. Deine Stirn werde gekränzt, ehrwürdige Fürstin, dass du die Stadt erleuchtest, die am Himmel die Sonne. Siehe, die Goldene glänzt in der Stadt, wie sie leuchtet am Himmel. Sie schickt ihre Strahlen aus und erleuchtet die Länder. Sie schickt ihr strahlendes Licht zu allen Kindern der Menschen. Sie ist die große Sonnengöttin, die Fürstin der Erde. Ihr Licht strahlt tief in das Herz des finsteren Dunkels. Siehe die unterägyptische Muse, die Herrin der Brüste, Herrin der Kehle, Herrin des Singens zur himmlischen Harfe, siehe die unterägyptische Muse, Herrin des Jubels. Hathor, wir jubeln über deine göttliche Schönheit, Hathor, wir jauchzen über deine gewaltigen Brüste, Hathor, ich freue mich am Tag, da der göttliche Horus geboren. Ich bin der Musikant und Sänger der goldenen Göttin, da ich Tag für Tag das Herz meiner Herrin erfreue. Ich vernehme das Liebesflüstern der göttlichen Muse, ich will deine Majestät vor dem Dämon beschützen. Ich verkünde mit erhabener Zunge die Weisheit, öffne meine Kehle, beginne die Harfe zu streichen und lass ertönen die heilige Hymne der göttlichen Muse. Oh, der Himmel ist erfüllt von festlicher Freude, und die schwärzliche Mutter Erde ist festlich gesonnen, wie die Sonne strahlen die grünblauen Augen des Horus, und die Schlange ist befriedigt, befriedigt die Schlange an der Stirn der Gottheit, Horus sitzt auf dem Throne. Unsere Göttin spricht, ich geb dir im Überfluss Speise, geb dir als Nahrung den Ertrag des Vogelfangs, also Lobe zur magischen Harfe, die unterägyptische Muse, die auch vergangenes Jahr deine Seele vollkommen befriedigt. Ich tanz der Herrin im Heiligtum ihrer heiligen Seele, o es jauchzt ihr Körper, wenn sie mich ansieht am Morgen. Was die Göttin Muse betrifft, so freut sich ihr Herz, wenn Hathor sie anschaut, Hathor die Göttin mit mächtigen Brüsten. Und man sagt von meiner Muse, ihr Elend und Leid sei's, was sie singt im Ritual. Nun komm, lichter Herrgott, da du den Bösen vernichtest, wenn dein Licht siegt am Morgen. Fünfter Gesang. Ich bin kein Apostel der Isis, ich bin ein Weiser der platonischen Schule. Da auch anknüpfte Platon an die orphischen oder pythagoreischen Lehren, deute auch ich die religiösen Lehren der Vorzeit und betrachte ihre Einsicht ins Wesen der Dinge. Man muss die Lehren der Alten ernst nehmen, aber sie deuten in dem Geist der platonischen philosophischen Weisheit. So ist die Lehre der Isis auch ein Wissen der Alten. Und wenn die Lehre philosophisch gedeutet wird, passt sie gut zusammen mit der Religion von der Wahrheit. Ich habe mit meiner Freundin über Isis gesprochen. Sie war eingeweiht in die Mysterienkulte. Und ich erklärte ihr, wie Isis philosophisch zu deuten. Da bat meine Freundin mich, meine Weisheit der Isis zu beschreiben in einem großen Gesang von der Göttin. Siehe, die Gottheit ist für alle Menschen die gleiche. Alles, was uns das Leben möglich macht, spendet die Gottheit. So das tägliche Brot und den allnächtlichen Wein auch. Wärmendes Feuer, erfrischendes Wasser und Hölzer und Wolle. Ein und dieselbe ist die Gottheit in Westen und Osten. So wie die Sonne allen gemeinsam leuchtet am Himmel. So ist dieselbe Gottheit bei Griechen und bei den Barbaren. So wie es eine Sonne nur gibt in der Milchstraße droben, so gibt's nur einen Logos, der lenkt den unendlichen Kosmos. Wir entnehmen der Philosophie der Idee des Logos, dass der Logos als Mystagoge zur Gottheit uns führe, dass wir gläubig und philosophisch deuten die Mythen. Dieser Mythos ist eine Erscheinung des Logos im Spiegel. Mythen sind gebrochene Strahlen des Lichtes des Logos. Man darf die Mythen aber niemals buchstäblich glauben, sondern entnehmen nur, was entspricht der göttlichen Wahrheit. So die Suche nach der inneren Einsicht der Mythen ist so heilig wie die Taufe, der Gottesdienst kultisch. So sind die Zeremonien des heiligen Kultes der Isis voll von geheimem Sinn, dass die Gesetze des Kultes uns beschreiben, das will ich auf den Logos beziehen. Was die alten Ägypter von Göttin Isis erzählen, liebe Freundin, nimm es nicht wörtlich, nicht buchstäblich, sondern tief erkenne den philosophischen Sinn dieses Mythos. Dreierlei macht den Menschen aus, Geist und Seele und Körper. Heimat des Geistes ist der Himmel der schönen Ideen. Diese Ideen sind unvergänglich und immer sich gleichend. Da ist nicht Vergangenheit, Zukunft, sondern das ewige Heute, ewigen Seins, des unsichtbaren göttlichen Daseins. Alles im Denken erkennbar. Aber die Körper der Menschen sind im Werden und Vergehen unterworfen dem Wandel, sind geboren zum Werden, nicht zum ewigen Sein, sind in die Materie eingeboren und sichtbar den Augen. O, du begehrte Schönheit, du bist sichtbar den Augen. So ist der Geist das Sein, der Körper aber das Werden. So ist der Geist dasselbige und der Körper das andere. So der Geist gehört zum einen, der Körper zum vielen. Dieser Gegensatz zwischen dem Geist und dem Kerker des Körpers ist bestimmend in Platons philosophischer Weisheit. Nur der Geist gehört zum einen, welches das Gute ist und als das Gute und Wahre die ewige Schönheit. Psyche steht in der Mitte zwischen dem einen, dem vielen. Als die heilige Weltseele ist sie das ewige Eine, als die menschliche Seele im Körper ist sie das Viele. Psyche hat Anteil am ewigen Einen, sie ist unsterblich. Aber die vielen Seelen leben veränderlich wandelnd und in den Körpern im Vergänglichen vielerlei irdisch. Aber die Seele ist unsterblich, ist selbst sich bewegend. Aber die Körper sind sterblich, denn es bewegt sie die Seele. Aber die einige Dreiheit von Geist und Seele und Körper gilt nicht nur für den Menschen, sondern auch für den Kosmos. Geist weilt im Ideenhimmel, im Königreich jenseits. Körper des Kosmos sind die Dinge, die stofflichen Welten. Dieser Körper des Kosmos ist ein lebendiges Wesen, ist begabt mit Seele und Geist. Die Weltseele aber schwebt nun zwischen dem höchsten Geist und dem Körper des Kosmos. Das ist nun die Aufgabe einer menschlichen Seele, sich aus dem Körper zu befreien und wiederzukehren in den Himmel zu der seligen Gottesschau droben. So steigt die Seele des Menschen von der Betrachtung der Schönheit eines schönen weiblichen Leibes auf zur Betrachtung seelischer Schönheit, zur Betrachtung der Tugend, der Güte, steigt hinan bis zur seligen Schau der göttlichen Schönheit, als dem höchsten Gut der platonisch liebenden Seele. In der irdischen Höhle schaut die Seele nur Schatten, aber bekehrt sie sich zum Licht, so tritt sie ins Freie, schaut die Sonne. Die Seele fährt hinan in den Himmel, über den fixsteren Himmel hinaus zur seligen Schau der absoluten Liebe und der ewig weiblichen Schönheit. Aber es gibt auch zwischen dem Seienden, nämlich dem Geiste, und dem Werdenden, nämlich den vergänglichen Körpern, noch ein drittes, eine Wesenheit schwer zu beschreiben, undeutlich nur zu beschreiben ist sie mit menschlichen Worten. Sie hat das Wesen und die Kraft, sie ist die Empfängnis göttlichen Geistes und die Amme der werdenden Wesen. Sie ist der Raum, der allem Dasein zuweist, die Heimat. Sie ist die Wesenheit, die empfängt alle Körper. Die Ernährerin ist sie der Welt und Amme des Weltalls. Sie ist voll Schwung und Bewegung und schüttelt die wallenden Locken. Sie ist voll Schwung und Bewegung und schüttelt die strotzenden Brüste. Sie ist Mutter aller Gewordenen, Mutter des Werdens. Mutter aller sichtbar wahrzunehmenden Wesen, selbst eine unsichtbare Wesenheit ohne Gestalt und dennoch alles empfangend. Das Prinzip der Empfängnis, Mutter, Amme, Nährmutter, ewig weibliches Wesen in der Natur, der Raum als Sitz der Erscheinungen, und ich nenne sie Urmaterie, nenne sie Hühle. Aber sie ist nicht tote Materie, voll von Atomen, wie die Atomisten lehren, die unweisen Denker, sondern Urmaterie in demselbigen Sinne, wie die Psyche des Menschen der Stoff ist der menschlichen Einsicht. Psyche steht in der Mitte, zwischen dem Geist und dem Körper, zwischen Sein und Werden. Die empfangende Psyche steht auch zwischen dem Guten und dem Bösen, und Psyche wendet sich ab vom Bösen und bekehrt sich zum Guten, strebe voller verzehrender Sehnsucht allein nach dem Guten, Wahren und Schönen, gerade schwanger von göttlicher Gutheit, liebe die Gutheit der Gottheit mit der höchsten Begierde. Nun, das eine, das Sein, das Gute, nenne ich Osiris, der Rest der Bräutigam Gott, und die empfangende Psyche oder der Raum, das Strebende, nenne ich Isis, die Mutter aller Geschöpfe. Aber der werdende Körper heißt Horus, Horus der Sohn. Das Böse, die Sünde, der Tod heißt Seth, der Dämon. Die Isis-Psyche steht zwischen dem Guten und dem Bösen. Ihre Lebensaufgabe ist es, abzuschwören der Pracht des Bösen, dem Luxus des Dämon, nachzufolgen dem Guten, Gottes Jüngeren werdend. Denn Osiris nannten einst die weisen Ägypter, Gott den Bräutigam ihn, den einzig Seienden einen, immer gleichen, unbefleckt von jeglichem Stoffe, war er der Erste, der allmächtige Herr alles Guten, der die Gottesvernunft ist in der heiligen Psyche, einzig dem Denken erreichbar, der Anfanglose, der Erste, Gott, zu dem die Seelen der Menschen aufsteigen sollen, nach der philosophischen Lehre platonischer Weisheit. Seht, der Dämon ist das lebensfeindliche Böse, aufgeblasen, hochmütig und tyrannisch, der Tod bringt. Ihm fehlt das rechte Maß, der Unordnung bringt und Zerstörung. In der Seele ist Seth die ungeordnete Wollust, Unbeherrschtheit, Unkeuschheit, zügellose Begierde. Zwischen Osiris, dem Gottesguten, und Seth, dem Zerstörer, steht die heilige Isis, die ewig weibliche Seele der Natur. Sie wendet sich ab vom zerstörenden Dämon und begehrt und liebt den Gott als Bräutigambruder und wird schwanger vom zeugenden Samen des Gottes des Guten. Und der Name der Isis bedeutet Schwung und Bewegung. Sie ist die Göttin der Bewegung, des Strebens zum Guten. Schwungvoll bewegt sich die Psyche zum göttlichen Bräutigambruder. Isis ist die Psyche des Alls, ist als Weltseele schwungvoll. Und der Name der Isis bedeutet heiliges Wissen, nämlich Isis ist Sophia, die Göttin der Weisheit. Ziel der Isis-Religion ist Erkenntnis des Ersten, ist Erkenntnis des anfanglosen Gottes, des Schöpfers. Isis zu verehren bedeutet, Erkenntnis des Ersten zu erlangen und Wissen über den seienden Vater. Was aber ist Eros? Seherin, wer ist der heilige Eros? Vater des Eros ist der schaffende, zeugende Schöpfer. Mutter des Eros ist Frau Aremut. Es wünschte Frau Aremut sich ein Kind, sie legte sich zum schaffenden Vater und empfing im keuschen Schoß vom göttlichen Geiste und gebar den Eros. Der Vater ist wissend und weise und sich selber genug, die Mutter ist ruhelos, lüstern. Aber der Schaffende ist der Erste, der Bräutigambruder, der ägyptische Gott Osiris. Frau Aremut ist Isis, ist die Psyche des Alls, die schwungvoll ist in Bewegung. Und der Sohn ist Eros, der Sohn ist der göttliche Horus. Er ist der sichtbare Kosmos, nicht unveränderlich ewig, sondern immer neu entstehend. Im Wandel und Umlauf seiner Leidenschaften bleibt er doch ewig ein Knabe, bleibt ein ewiger Knabe und geht auch niemals zugrunde. Eros ist also der sichtbare Kosmos, ein ewiger Knabe, Sohn des Gottes und der Weltseele, schön wie die Sonne. Er ist die Freudenzeit des neu erwachenden Frühlings und die Mischung der lieblichen Düfte in ländlichen Lüften. Durch den Eros steigt die Seele zur Güte und Schönheit. Unter einem Baum am stillen Wasser der Weise sprach vom Eros, von den niedlichen Nymphen begeistert bis zum göttlichen Wahnsinn des Sehers, lehrte der Weise, dass unsterblich die Psyche. Sie gleicht einem Wagengespanne, von zwei Rossen gezogen, vom Wagenlenker gesteuert. Weiß und stolz ist das rechte Ross und schwarz ist das linke, voll Begierde und Leidenschaft. Der Wagenlenker jedoch ist die Vernunft oder Einsicht. Der Wagenlenker beherrscht die Kunst, die beiden Rosse des Wagengespannes zu lenken. Führe der Mensch sein Leben so, dass er Erkenntnis gewinne, dass er zur Einsicht gelangt in die göttliche Güte und Weisheit. Nun, der Weg zur Einsicht führt über die Liebe zur Weisheit, die intime Freundschaft mit der ewigen Weisheit. Diese intime Freundschaft mit der ewigen Weisheit ist die glühend heiße Liebe zur göttlichen Schönheit. Liebe zur göttlichen Schönheit ist das Wesen des Eros. Philosophie ist also Erotik. Eros lässt aber, wie der Flügel wachsen, dem Menschen, dem liebenden Menschen. So schwingt die Seele hinan sich zur Erkenntnis der Gottheit. Und der Mensch steigt hinan noch über die himmlische Luna, mit ihrem Meere des Honigs und ihrem Meere der Ruhe. Und der Mensch steigt hinan noch über die himmlische Venus, mit ihrer Erde Aphrodites und Krone Mariens. Und der Mensch steigt hinan zum Himmel der schönen Ideen. Mit der heiligen Isis Psyche verschmolzen ist Eros, und so strebt er hinan zum Ersten, zum göttlichen Guten. Nach dem höchsten Gut sehnt sich Isis und jagt nach der Gutheit. Und sie neigt sich zum Besseren, bietet sich selbst an als Gabe, dass er in ihre Zeuge und sie schwängere liebend, dass sie dann sich freue an ihre Leibesfrucht, Gottes Sohn. Denn diese Geburt bedeutet das göttliche Dasein in dem Stoff, alles werdende Bildes des seienden Vaters. So soll man sich die Göttin Isis denken in Weisheit, dass sie mit dem höchsten Gut vereint ist, erotisch, ist vereinigt in göttlicher Schönheit und göttlicher Liebe, nämlich Schönheit und Liebe ist die Aura des Gottes. Nun, die ewig weibliche Seele der Mutter Natur hat an sich gerissen die göttliche Schönheit der göttlichen Liebe. Die Erkenntnis Gottes fährt wie ein Blitz in die Psyche und gewährt ihr Gott zu schauen in trunkenen Visionen und den Gott zu berühren und den Vater zu küssen. Das nennt Platon Schau des tiefsten Mysteriums Gottes. Wenn man so mit Hilfe des Logos über das Denken weit hinaussteigt und schaut die Schönheit der göttlichen Weisheit, schaut und genießt, dann ist er weise am Ziel seines Strebens. Der Poet singt von der Schau der göttlichen Isis. Ich war eingekehrt in das Haus des Jünglinges Milon, und die Frau des Hauses war eine Zauberin weise. Ich begehrte kennenzulernen die magischen Künste, und so bat ich die Freundin der Frau um Fürsprache freundlich. Aber die Freundin zog mich in ihr Bett und verführte mich zur Unzucht, da ward ich zum Esel mit riesigem Phallus. Ach, allein die Rose der Isis kann mich erlösen. Ich lag am Strand und schaute im nächtlichen Dunkel, weiß die himmlische Luna aus dem Meere auftauchen. Es war der Vollmond des Frühlingsäquinoctiums eben. Bei dem Anblick Lunas schöpfte wieder ich Hoffnung. Auch meine menschlichen Angelegenheiten regiert die göttliche Providentia. Ach, das ewige Schicksal hat sich an all meinem elenden und großen Unglück gesättigt. Nun habe ich wieder Hoffnung auf Erlösung und Rettung. Ich bat um Befreiung von der Gestalt eines Esels, stürzte mich zu einem heiligen Tauchbad ins Wasser, tauchte 7-mal unter mein Haupt im Reinigungsmeere. Damals wusste ich noch nicht, dass der Name der himmlischen Luna Isis ist, die Göttin der Weisheit. Ich nannte sie damals Anna Diomene oder auch Jungfrau Diana. Himmelskönigin, bist du Demeter heiligen Brotes? Hilf mir in meiner Trübsal. Richt mein zerschlagenes Gemüt auf. Seelenfrieden gewähre mir in Ruhe der Seele, da ich die harten Schläge des ewigen Schicksals erlitten. Nun sei es genug des Leidens. Erlöse mich vom Körper des Esels. Und da legte ich mich nieder und schlief am Strande des Meeres. Aus dem Meere erhob sich die Göttin, ganz wie die Göttin Aphrodite, die schaumgeborene Göttin der Liebe. Da sah ich im Traum vor mir erscheinen die Göttin. Oh, die Himmelskönigin, lang und schwarz ihre Haare und mit Blumenkränzen geschmückt, eine goldene Krone auf dem Haupt, eine Mondscheibe wie ein schimmernder Spiegel glänzend um ihr Haupt, von Ähren und Trauben umgeben. Ihr Gewand war weiß bestickt mit Blütenverzierung, drüber trug sie einen meerblauen Mantel mit Sternen. Sie war gegürtet mit einem zauberischen Gürtel der Anmut. In der rechten hielt sie eine klingende Zimbel, in der linken hielt sie einen heiligen Becher. An den bloßen Füßen trug sie goldene Sandalen, lieblich wie Weihrauch war ihre Duft. Sie erwies mir die Gnade und begann zu sprechen zu mir mit himmlischer Stimme. Siehe, mein Sohn, auf dein Flehen hin bin ich dir erschienen, ich, die Mutter der Schöpfung, ich, die Herrin der Scharen, Erstgeborene aller Zeiten, Fürstin der Throne, Mutter der seligen Toten, Erste der himmlischen Geister, Göttin der Göttinnen, und ich das Schweigen der seligen Toten mit dem gnädigen Nicken meines Hauptes regiere. Magna Mater nannte man mich in Asien, nannte mich Athene im weisen Athen und Kypris auf Zypern, Jungfrau Diana auf Kreta, in dem Matriarchate, aber mein ewiger Name ist Himmelskönigin, Jungfrau. Ich bin gekommen voll Mitleid mit deinem elenden Unglück. Ich bin gekommen zu dir voll Wohlwollen, Liebe und Gnade. Lass dein Klagen und Weinen, denn jetzt durch die Vorsehung Gottes kommt zu dir der selige Tag des Heils und der Rettung. Du wirst deinen Priester treffen, den Rosenkranz tragend. Reihe dich ein in die Prozession zu Ehren der Mutter. Küsse dem Priester die Hand und iss die mystische Rose. Dann wirst du ablegen deine Eselsgestalt, mein Geliebter. Auch zum Priester kam ich und gab ihm Weisung im Traume. Und vergiss nicht, dass du mein bist, vollkommen mein bist, all dein Leben bis zum letzten Atemzug mein bist, und ich bin dein. Da du durch meine lächelnde Gnade wieder zum Menschen wurdest, verdankst du dein Leben mir, Liebling. Du führst unter meinem Mantel ein ruhmreiches Leben. Wenn sich deine Zeit erfüllt, erscheine ich dir wieder, strahlend in der dunklen Nacht deiner Stunde des Todes. Ich führe dich dann hinan in Elysiumsgarten. Wenn du durch Gehorsam mir gegenüber und Beten und das lebendige Opfer meine Gnade verdienst, dann schenke ich dir das ewige Leben, die Wonnen der Liebe. Ja, ich aß die mystische Rose der göttlichen Isis. Sechster Gesang. Dichter. Verherrlicht seinen Geist, stellt seine Leiche dar, lobt seinen Geist, den Hauch der Nase wunderbar. Lobt seinen Lebensgeist, den Odem in der Kehle, gibt Freude in das Herz der Isis reine Seele. Es ist des Horus Ort auf seines Vaters Thron, gibt Leben, Festigkeit und Kraft dem Gottes Sohn. Geboren er von der Verlassenen in Klarheit, ihre, die man Weisheit nennt, die nennt man Göttin Wahrheit. Sehr groß ist ihre Tat an diesem Gnadenort, die nennt man Göttermarkt, die nennt man Gottes Wort. Isis, komm in den Tempel, komm zum Tempel, o du Einer, die Feinde sind nicht mehr, komm in das Haus, du Reiner, du spielst das Sistrum gut, komm in dein Gotteshaus. Ich, deine Schwester, ich lieb dich überaus, denn Hunu bin ich doch, die makellose Schöne. Komm in dein Gotteshaus, das Haus der Gottessöhne. Schau meine Seele an, die wegen dir so schmerzt. Ich suche dich, mein Gott, ich suche dich beherzt. Verhindert bin ich, dich zu schauen, o du Einer, verhindert bin ich, dich zu schauen, o du Reiner. Gesegnet, wer dich schaut, wem Gott die Gnade gibt. O lass dich schauen, Gott, wo von der, die sehr dich liebt. O du, der herrliches Urenrufer, du, der Tote. Zur Schwester komm, zur Frau, du höchster Himmelsbote. Komm du zu deiner Frau und bring ihr Herz zur Ruh. Ich, deiner Mutter Kind, ruf dir als Schwester zu. Ich bin bereit zu gehen in deinen großen Tempel. Doch du kommst nicht zu mir mit deines Segens Stempel. Die himmlischen und auch die weltlichen vergehen. Sie weinen wegen dir und auch wenn sie mich sehen. Ich rufe dich mit Weh. Der Jammer reicht zum Himmel. Du hörst mein Rufen nicht im irdischen Gewimmel. Ich, deine Schwester, lieb dich mehr als alle Welt. Doch du liebst mich nicht mehr, du Gott im Himmelszelt. Du liebst nun andere, wie du die Schwester liebtest. Erfreust nun andere, der du mich so betrübtest. Wen aber liebst du nun, ist sie zu dir so lieb, wie ich zu dir stets war? O Gott, mir Antwort gib. Nephthys, du spielst das Sistrum gut, o komm zu deinem Tempel. Dein Herz soll freuen sich am heiligen Exempel. Die Feinde sind nicht mehr, doch beide Schwestern noch. Und hinter deinem Bett ist Liebe doppelt doch. Der Aufschrei wegen dir ist lautes Heulen, Jammern. Du nicht in deinem Bett, du nicht in unseren Kammern. Höre unser schönes Wort und höre der edlen Wort. Besiege du das Leid, das quält uns fort und fort. In unseren Herzen sticht's den Herzen deiner beiden geliebten Schwestern, die so um den Gatten leiden. Der Götter, starkster du, lass dich von Menschen schauen. Wir kommen gern zu dir, o König, deine Frauen. O leb vor uns und lass dich mit den Augen sehen, wend nicht dein Antlitz ab, weil wir doch sonst vergehen. Versüße unser Herz, o König, unser Gott, verschönere unser Herz, das pocht in dem Schamott. Ich, deine Schwester, ich bin Nephthys, treu geblieben dem toten Bruder noch, ich will dich ewig lieben. Die Feinde sind besiegt, blieb keiner übrig gar. Ich bin mit dir, ich lieb dich ewig, immer da. Isis, gelobet seist du, o leuchte uns, du einer, vom Himmel leuchte uns an jedem Tag, du reiner. Doch können wir nicht schauen des lichten Gottes Strahl. Der Schutz sei dir gewährt, denn Bot im Himmelssaal ist wie die Sonne Licht, und ja zu deinem Namen. O komm zu mir, ich will empfangen deinen Samen, und deiner Schönheit Glanz will ich mit Augen sehen. Dein Name sei gelobt, auf Feiern sollst du stehen. Dein königlicher Freund ist immer dir zur Seite. Du nimmst Besitz vom All, so durch die Himmel schreite, durch deines Schreckens Macht du Fürst auf deinem Fest. Du scheinst auf uns wie Ra, der Strahlen strahlen lässt. Du strahlst auf uns wie Tum in deinen Strahlen. Die himmlischen und auch die Menschen, wenn sie strahlen, so strahlen sie von dir, der du erhältst das Land. Erleuchtest unseren Weg mit deiner Gnadenhand. Die Götter sind mit dir, die Menschen auch, die feuchten von Tränen ihres Wehs. Du mögest sie erleuchten. O komm zu uns als Kind, du hoher Sonnengott. Verlass uns nicht, die wir sind Odem im Schamott. Orion kommt von dir, der aufgeht an dem Abend, der wandert durch das All, sich an der Nacht erlabend. Und ich bin es, die ihn beachtet jede Nacht, die dir zu Ehren wacht, die bis zum Morgen wacht. Dein Licht schenkt Götterin und schenkt Menschenkindern Leben, Reptil und Tiere lebt von der Huld, die Götter geben. O komm zu unserem Tag, wenn sich die Nacht verliert, mit jener Seele komm, die Gott ist emaniert. Und Opfer bringen wir und Opfer alle Tage, dein Geist gibt Leben mir, auf das ich nicht verzage. Gelobt sei Gott der Herr, gelobt seist du, o Tum, gelobt sei Gott der Herr in seinem Heiligtum. Die Erde schafft sein Geist und schafft das Reich der Schatten, die Unterwelt verbirgt den Schrein des Herren und Gatten, die Gattin ist bereit, dass sie dich schirmt und hegt, dein Sohn ist Herr, der all die Horizonte pflegt. Nephthys, der gute Sistrum spielt, o komm zu deinem Tempel, o komm Verstorbener mit deines Segens Stempel. Der Stier, er hat gezeugt, der eine ist der Stier. Nach Aneb komm, das Haus steht wartend offen dir. O König, komm nach Kar, komm eilends nach Busiris. Komm an die Stätte, die dein Herz so liebt, Osiris. Und zu den Seelen auch der toten Väter komm. Dein Sohn, dein Horuskind ist wie der Vater fromm. Die Schwester Göttin hat das Horuskind geboren. Nach deinem Angesicht der Sohn ist auserkoren. Ich bin's, die dich erhält, beschützt dich jeden Tag. Ich weiche nicht von dir, o Bruder, nicht verzag. O komm nach Sais her, Dein Name ist uns Retter. O komm nach Apara auch, du Gott in deinem Wetter, du deiner Mutter Kind, du deiner Mutter Sohn, o weiche nicht von ihr, ihre Busen ist dein Thron. O komm an ihre Brust, die vollen Brüste küsse, der Mutterbrüste sind ja voller Überflüsse. Wie schön die Schwester ist, trotz allem Spott und Hohn, wie schön die Schwester ist, verlass sie nicht, o Sohn. Nach Sais komm, o Gott, o komm nach Tarut eilend, der Niseb ist genannt, nun bei den Toten weilend. Nach Apa komm der Stadt, komm du zu deinem Sitz, zum Tempel komm von Deb, komm eilend wie der Blitz. Du solltest ewig ruhen an deiner Mutter Seite. Sie schützt die Glieder derer, das Schrecken sie verbreitet in deiner Feinde Schar. Die Mutter ist dein Schutz, die Mutter ist dein Schutz, die Mutter ist dein Schutz. Du spielst das Sistrum gut, und komm zum Heiligtume, komm schaue deinen Sohn, der Himmelsgötter Blume. Er nimmt zu eigen sich die Städte und den Gau, durch seines Schreckens Macht. Des Himmels Lichter Tau und Mutter Erde sind ganz voll von seinem Schrecken, und die Barbaren sind besiegt von seinem Schrecken. Bei Göttern und auch bei den Menschen ist das Kind, der Horizont in Ost und West ist voll vom Wind, geschaffen sie von dir, sind deine Kreaturen, und deine Schwestern sind bei dir, die beiden Huren, die reinigen dein Herz, die klären deinen Geist, und Horus ist dein Sohn, dein Erbe, wie du weißt, und Horus erbt von dir des Gottes Attribute, das beim Begräbnis dir der Wein der Götter flute, und Fleisch von Gans und Rind sei braun gebraten, schnell verkündet wird dein Fest, dein großes Festival, mit Formeln ruft man dich, die Zauberformeln schützen, des Horus Glieder du mit Segen wirst beschützen, den Horus du beschützt den Erben, wie du weißt, und Horus segnet dich und feiert deinen Geist, und Horus ehrt den Herren in dem geheimen Schreine, Trankopfer bringt man da, gepriesen wird der eine. Da tragen sie den Kelch und reinigen den Geist. Zu deinen Kindern kommen sie, lieben dich, du weißt. Verlass die Kinder nicht, verlasse nicht die Frommen. Ja, unser Retter kommt, ja, unser Gott wird kommen.